Ja, guten Abend. Mein Guten Name ist Abend, Herr Doktor. Hallo, mein Name ist Enes Ertürk. Ich bin der für Sie zuständige Arzt in dieser Station. Und jetzt möchte ich mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Und Ja. bevor wir anfangen, müssen wir Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ja, Und einverstanden. Identifizierung, ja, super. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Klaus Fischer. Klaus Fischer. Klaus Fischer. Herr Fischer, oder? Herr Fischer, können Sie Ihre Bu Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Klaus mit Klaus und Fischer mit Fischer. Klaus Fischer. Herr Fischer, wie alt sind Sie? Ja, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. 50. Wann sind Sie genau geboren? 14. Juli 1973. 14.1973. 73, Okay. Herr Fischer, wie groß sind Sie? ja. Ungefähr 1,85 Meter war ich mal, aber vielleicht ein bisschen ist kleiner geworden in den letzten Jahren. 25. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ungefähr 75 Kilogramm. 75. Alles klar. Ja, Herr Fischer, was führt Sie zu uns? Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen. So seit einer Woche etwa habe ich diese Bauchschmerzen. Seit einer Woche. Ungefähr, ja. Okay. Und die sind, ja, kommen und gehen, ist nicht immer gleich. Aber warum ich jetzt heute gekommen bin, ist, weil ich heute auch einmal erbrechen musste. Da meine ich, dass da auch ein bisschen Blut dabei war, so alt, älteres Blut, glaube ich, ja. Blutige Erbrochen. Also es war so wie dunkelbraun. Dunkelbraun, alles klar. Sie haben nur einmal erbrochen. Ja, nur einmal. Mit Blutig. Also ich denke, dass es so Blut war, ja. Okay, alles klar. Sie haben gesagt, Sie leiden unter Bauchschmerzen seit einer Woche. Ja. Und wo sind die Schmerzen genau? Also die sind Oberbauch, eigentlich so Unterbauch? in der Mitte, würde ich sagen. In der Mitte. Manchmal aber auch so ein bisschen nach unten gehen die auch, aber hauptsächlich in der Bauchmitte, würde ich so sagen. Okay. Nach unten. Können Sie sagen, dass die Schmerzen in die unteren Bauch ausstrahlen? Bisschen, ja, kann man das sagen, ja. Wie sind die Schmerzen? Wir haben die Schmerzen begonnen, zum Beispiel plötzlich oder langsam? So langsam haben die begonnen, ja. Wie können Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Zum Beispiel sind sie dumpf, kolikartig, brennend, stechend oder so weiter? Ich würde sagen, so dumpf bis brennend. Dumpf, dumpf. Okay. Und können Sie Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 einschätzen? Also 1 ist nicht immer, bedeutet sehr leichte, 10 bedeutet ja. unerträgliche Schmerzen. Ja. Also ist nicht immer gleich der Schmerz, hatte ich ja gesagt, aber wenn der mal stark ist, würde ich schon sagen, so 7, 8 würde ich schon sagen, ja. Okay. Sind Ihre Schmerzen dauerhafter oder Nein. vorübergehend? Gehen Kommen wieder und weg. gehen, ja. Okay. Ja. Und kommen Ihre Schmerzen als Attacken oder sind immer da? Manchmal weniger, manchmal mehr. Also manchmal nachts ist vor allen Dingen mehr, finde ich. Okay. Okay, und haben die Schmerzen sich im Laufe der Zeit verschlechtert oder Ja, verbessert? ist ein bisschen mehr geworden, ja. Bei einer Mehr Woche, ja. geworden. Okay. Am Anfang war nicht so schlimm. Im Laufe der Zeit verschlechtert. Okay. Ja. Okay. Und Sie haben gesagt, die Schmerzen strahlen im unteren Bauch aus. Ja. Und gibt es etwas, gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel Essen, Trinken, Bewegung oder Also ich habe das Gefühl, dass nach dem Essen besser wird. nachdem es besser wird. Ja, also gerade wenn ich morgens dann ganz starke Schmerzen habe, dann, wenn ich ein bisschen ein Stück Brot esse oder ein bisschen was trinke, dann wird es ein bisschen besser. Okay. Okay. Okay, das bedeutet, das Essen verbessert die Schmerzen, ja? Das habe ich so beobachtet, Dann ja. lindert. Ja, aber es geht nicht ganz weg, also es kommt dann wieder. Alles klar. Und gibt es etwas, das die Schmerzen verschlechtert? Jetzt nicht so, weiß ich nicht genau, kann ich nicht so gut beurteilen. Okay, alles klar. Kein Problem. Und wann dann die Schmerzen vom Ausgangspunkt, im Mittelbauch, zu einem anderen Körperteil, oder? Also nee, hauptsächlich hier im Okay. mittleren Bauch, ja. Ist klar. Und ist Ihnen übel? Also heute war mir halt übel einmal und dann habe ich erbrochen, aber sonst eigentlich weniger. Okay, fühlen Sie sich fiebrig? Was meinen Sie? Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein, habe ich keins Okay. gemerkt. Fieber. Leiden Sie unter Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, habe ich keine Probleme damit. Okay, alles klar. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? Also nicht wesentlich. Also vielleicht Täglich mal ist konstant. 100 Kilo hoch, aber ich würde sagen, weitestgehend konstant, ja. Okay. Okay, und Sie haben gesagt, Sie haben einmal erbrochen und dann der Erbrochene sieht ein bisschen dunkel Ja, aus. ja. Und okay. Und gibt es im Erbrochene zum Beispiel Essen oder unverdautes Essen? Nee. Habe ich es jetzt so nicht? Okay. Nee, kann ich nicht sagen. Nee. Okay. Alles klar. Und haben Sie Sodbrennen? Also ich habe immer wieder mit Sodbrennen zu tun, ja, schon seit vielen Jahren, ja. Seit okay, 4 Jahren. Vielen Jahren, ja, habe ich immer mit der Sodbrennen, ja. Okay. Und haben Sie Brustschmerzen oder leiden Sie unter Brustschmerzen? In Brust habe ich keine Schmerzen, nein. Okay, oder leiden Sie unter Atemnot? Auch nicht, ne Doktor, Okay. nein. Nein. Okay. Und okay. Treten Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang auf? Also Wasser lassen habe ich jetzt keine Probleme. Stuhlgang. Durchfall, Verstopfung. Hatte mal, der Durchfall ist übertrieben, aber ich hatte vor ein paar Tagen mal etwas so dünnere Stuhl gehabt und da war das auch so ein bisschen von der Farbe auffällig. Das war so Wie war die Farbe? dunkelgrün, so fast Okay. so schwarz-grün, würde ich sagen, ja. Okay, dann das bedeutet, Ihre Schüttel ist Aber war nur dunkelgrün. einmal der Doktor an dem Einmal. Tag. Vielleicht hat es auch an dem Essen gelegen, was ich am Tag vorher gegessen habe. Ich weiß nicht, habe ich auch so Spinat und sowas gegessen und Okay. deswegen so gewesen. Ich weiß es nicht. Okay, die Schüttel ist ein bisschen dunkel geworden, vielleicht wegen des Essens oder. Einmal, ja. Also das ist mir einmal aufgefallen, aber dann war danach wieder normal. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden in diesem Zusammenhang? Also in dem Zusammenhang nicht, aber ich habe auch andere Baustellen bei mir, deswegen weiß ich nicht, ob Sie da was noch wissen wollen. Also ich habe Arthrose in der Schulter und im Knie. Und auch mit Rückenschmerzen habe ich immer wieder zu tun. An Vorerkrankungen. Ja, okay. Habe Okay. ich Schulterarthrose und Okay. Kniearthrose. Okay, alles klar. Und Gleich. auch, ich hatte auch Und mal einen Bandscheibenvorfall gehabt, aber das war jetzt, musste nicht operiert werden, aber ich habe auch wieder immer wieder Schmerzen im Rücken, wo ich dann auch Medikamente einnehme, manchmal dann, wenn die Schmerzen zu stark sind, ja. Bandscheibenvorfall, seit wann leiden Sie unter? Es war vor ungefähr 7, 8 Jahren, hatte ich mal Rückenschmerzen gehabt. Dann ist damals Tomographie gemacht worden. Es ist festgestellt worden, dass Bandscheibenvorfall war. Der Bandscheibenvorfall wurde behandelt, schon Also behandelt oder nur Physiotherapie. so viel. Ja. Alles klar. Und ich habe noch andere Fragen. Haben Sie ein oder durch haben Sie Probleme ein oder durchzuschlafen? Also jetzt in der letzten Woche war ich nachts häufiger auf, ja, wegen Oha. Schmerzen, ja. Wegen, okay. Alles klar. Vorher aber nicht. An Schmerzen, Sie wachen nachts an Schmerzen auf, ja? Ja, das ist schon vorgekommen, ja. Alles klar. Schmeißen auf. Okay, und okay, treiben Sie Sport? Eigentlich nicht, nein. Nicht. Okay, trinken Sie genug Wasser? Ja, ich trinke genug Wasser, glaube ich, ja. Gut, okay. Alles klar. Und sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Allergien habe ich keine, nein. Keine Allergien. Okay. Okay. Rauchen Sie, Herr Fischer? Ja, ich rauche, ja. E-Zigarette rauchen Sie täglich? Also so 15 Stück vielleicht. 15 Stück. Seit wann rauchen Sie? Also schon lange. Bestimmt schon Lange. 30 Jahre bestimmt schon, ja. 30 Jahre. Trinken Sie Alkohol? Also nicht viel. Also Okay. ein bis zwei Bier pro Tag vielleicht so. Ein bisschen. Vielleicht Bier, ja? Ja. Pro Tag. Ja. Ja, es scheint ein bisschen mehr. Scheint so. Was meinen Sie? Ja, es wäre gesünder, wenn Sie weniger Alkohol trinken könnten. Ja, zum Essen halt, ja, wie halt immer. Darf ich Sie fragen, ob Sie einen Kontakt mit Drogen haben? Drogen habe nehme ich keinen, nein. Okay. Alles klar. Jetzt würde ich nach Ihrer Vorgeschichte wieder fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck oder und so weiter? Zucker habe ich nicht, Bluthochdruck habe ich auch nicht. Bei mir sind mal Gallensteine festgestellt worden, aber der Doktor hat Ja. gesagt, ich soll das. Wann wurde diese Diagnose gestellt? Also auch vor so knapp 8, 9 Jahren ungefähr, ja. Vor noch, 9 Jahre, ja. ja. Und wurden Sie behandelt, schon behandelt? Nein, der Doktor meint, das muss man nicht behandeln, kann man so beobachten, das wäre Okay. nichts, was man behandeln müsste, ja. Und besuchen Sie regelmäßig dafür zum Hausarzt oder? Eigentlich nicht, nein. Nee. Okay. Gibt es noch andere Erkrankungen? Nur diese Schulterarthrose und diese Kniearthrose und ja. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert, Herr Als Fischer? Kind Blinddarm. Blinddarmentfernung. Ja, als Kind. Da war ich so Okay. 12, 13 Jahre alt, ja. Okay. Okay, alles klar. Und leben Ihre Eltern noch? Nee, sind beide gestorben. Mein aufrichtiges Beileid. Darf ich fragen, woran Sie gestorben? Also die Mutter hatte Brustkrebs, ist gestorben. Beim Vater, der hatte Leberzirrhose, ist dann auch gestorben. Leberzirrhose. Ja. Es tut mir sehr leid. Schon ein paar Jahre her, ja. Haben Sie Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Einzelkind. Okay, alles klar, Herr Fischer. Und welchen Beruf üben Sie aus? Also Welchen Beruf? ich bin im Einzelhandel tätig. Ich arbeite bei Rewe. Verkäuferin? Verkäufer? Meinen Ja, Sie? Einzelhandelskaufmann, ja. Bei Rewe. Ja. Ich würde Sie fragen, haben Sie Probleme auf Ihrer Arbeit, die Sie belasten, vielleicht? Also ich habe ein bisschen Probleme, ja. Also ich bin jetzt auch krankgeschrieben gewesen, weil ich habe so ein Mobbing-Problem auf der Arbeit. Aha, Mobbing. Okay. Haben Sie schon darüber eine mit einem Zafferat, wie heißt das? Zafferat gesprochen oder Noch nein? nicht, nein. Noch nicht, Oder nein. haben Sie schon darüber eine Unterstützung bekommen? Oder Noch nicht, nein. nicht? Okay. Nein. Ist sehr leid. Okay. Und Nein. deswegen, wegen der Arbeit, sind Sie gestresst, kann man sagen? Ja, das kann man sagen, ja. Okay, Herr Fischer. Wie ist Ihre Familienstand? Ich bin geschieden. Geschieden. Haben Sie Kinder? Nein, haben keine Kinder. Keine Kinder. Ich habe vergessen zu fragen, wie ist Ihr Appetit gerade? Appetit? Appetit. Also aktuell ist er jetzt nicht so gut, ja. Nicht so gut. Okay. Okay, alles klar. Okay, Herr Fischer, ich glaube, ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Und gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten oder haben Sie noch Fragen? Ja, was meinen Sie, Herr Doktor, woran das kommen könnte? Ach so, ich habe vergessen. Ja, ich komme gleich. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Also nur wegen dieser Arthrose habe ich halt immer das Diclofenac, was ich nehme bei Insofern. Bedarf. Ja. Wie viel Milligramm nehmen Sie ein? Das ist 75 Milligramm. 75. Ja. Bei Bedarf, nicht immer, ja? Nicht immer, nicht immer. Okay. Ja, jetzt würde ich Sie über weitere Schritte informieren. Ja. Sie sollten hier bleiben, bis ich Ihre Diagnose bestätigen kann. Und danach, in dieser Zeit, würde ich Sie körperlich untersuchen. Ja. Und ihre Herz und Lunge abhören und dann Ja. ihr Blut abnehmen. Und dann, ich würde gerne Ultraschall des Abdomens, des Bauchs, ihres Bauchs durchführen. Und dann, je nach Befund, besprechen wir wieder über ihre Beschwerden. Und dann, wir entscheiden uns zusammen, was wir jetzt machen. Okay. Ja, Was denken Sie, was das am ehesten für einen Grund hat? Ich gehe von einer Ulkus, wie kann man, Ulkus Duodenae Was als ist das, Herr Doktor? Verdacht. Das ist eine Entzündung des Zwölffingerdarms. Fingerdarm, Ja, okay. aber das ist nur jetzt eine Verdachtsdiagnose. Ja. Ja, nach Wie der kann Befund. Ja, bitteschön. man das dann feststellen, ob das das ist oder was anderes ist? Anderes zum Beispiel akute Gastroenteritis, die Entzündung der Dickdarms oder Dünndarms oder Okay. akute Appendizitis. Aber nee, Sie würden schon appendektomiert. Nee. Ja. Ja. Okay. Und auch sind Kann Sie man das positiv. machen? Kann man das behandeln, sowas? Oder wie kann man das behandeln? Ja, Ihre Beschwerden sind natürlich behandelbar. Heilbar. Aber jetzt ist es zu früh, Medikament zu verschreiben. Zuerst Okay. müssen wir die Diagnose stellen und danach. Okay, okay. Okay. Und die Diagnose stellen Sie denn mit Ultraschall oder Herr Doktor, oder was müssen Sie? Ultraschall und Blutabnahme, Ja. ja, dabei körperliche Untersuchung. Okay, sonst braucht man nichts zu machen, oder? Ja. Okay. Gut. Ja, und vielen Dank und warten Sie bitte kurz im Wartezimmer. Und Okay. sind Sie vollständig geimpft, Herr Fischer? Ich bin geimpft, ja, auch gegen Covid. Einschließlich Covid. Ja. Ich frage nur, weil die Schwester, die mich aufgenommen hat, eben gerade, die meine Personalien genommen hat, die sagt, man muss auf jeden Fall eine Spiegelung machen. Was denken Sie? Ja, gegebenenfalls können wir Sie eine Spiegelung des Magens oder der, ja, wir, das heißt, das ist ein Endoskopie. Ja. Mit der Endoskopie oder mit der Spiegelung können wir Ihre Organen beurteilen, Okay. ob alles in Ordnung ist oder nicht. Ja. Oder gibt es eine Entzündung oder irgendetwas pathologische Befunde. Okay. Also ich hab Angst davor, vor dieser Spiegelung, muss ich sagen. Ist das schmerzhaft, diese Spiegelung? Die Spiegelung ist ein bisschen schmerzhaft, aber bei der Untersuchung geben wir Ihnen Schlafmittel und Aha. dann verspüren Sie weniger Schmerz. Okay. Und Ja. sind dann die Schmerzen im Hals oder im Bauch oder wo sind die Schmerzen dann bei der Spiegelung? Besonders im Halsbereich Schmerz Hm, bisschen. okay, das habe Aber ich. machen Sie sich keine Sorgen, bitte, weil das ist ein weniger, weil wir geben Ja, Ihnen ein okay. Betäubungsmittel, Okay. Schlafmittel. Ist das eine Vollnarkose dann, Herr Doktor, oder was machen Sie dann? Kurzfristige Vollnarkose. Bitte? Kurzfristige Vollnarkose. Vollnarkose. Das ist auch gefährlich, oder? Eine Vollnarkose. Nee, nicht gefährlich, weil vor der Untersuchung, weil nicht gefährlich, weil Sie würden schon eine Operation durchgeführt. Aber das war vor 40 Jahren, der Doktor, schon lange Ja, her. aber das bedeutet, dass Sie gegen Medikamente oder Betäubungsmittel nicht allergisch sind. Okay. Ja, das ist eine gute Sache Okay. für Sie. Ja. Und kann da was passieren bei dieser Endoskopie? Bei der Endoskopie könnte zum Beispiel eine Blutung oder ein Trauma in der Hohlorgane passieren oder sein, aber das ist sehr selten. Wir Okay. haben sehr darüber, wir sind sehr, wir haben sehr Erfahrung mit der Untersuchung. Ja. Und ja. Kann da was auch platzen im Magen, oder? Ja, kann manchmal, es könnte sein, ja, könnte es sein. Können Sie wiederholen, Entschuldigung? Kann der Magen auch platzen bei der Untersuchung, oder? Ach so, nee. Platzen meinen, explorieren, oder? Was? Explodieren, ja. Also platzen. Perforation, also meinen Sie, oder? Ja, kann es passieren? Theoretisch, ja, könnte es passieren. Okay. Aber ich habe nicht gehört. Okay. Kommt nicht so oft vor, hoffentlich, ja. Ja, genau. Okay. Und Sehr wie lange dauert selten. die Untersuchung? Ist es eine große Operation, diese Spiegelung, Nee, oder? in ungefähr 30 Minuten oder so. Okay. Okay. Und auch durch diese Untersuchung, Ja. Spiegelung, können wir als sowohl diagnostische Verfahren als auch therapeutische Verfahren machen oder durchführen. Okay, das heißt was dann? Zum Beispiel bei der Untersuchung können wir eine Gewebe entnehmen, das Ja. heißt Biopsie, oder manchmal Das tut auch weh, oder? ein bisschen. Aber ja. Okay, alles klar. Und kann man das auch ohne Endoskopie behandeln, meine Krankheit, oder muss es um Endoskopie sein unbedingt? Nicht unbedingt, vielleicht mit Ultraschall oder die anderen Untersuchungen Okay. können wir Ihre Diagnose schon bestätigen. Ja, Okay, das ist nicht alles klar, unbedingt. Doktor. Ja. Gegebenenfalls können wir eine Endoskopie benutzen. Alles klar, okay, gut. Okay, Herr Doktor, dann machen Sie mal Ihre Arbeit. Ich will Sie nicht zu sehr ablenken. Alles gut. Okay, Danke. Dankeschön. So, gibt es noch weitere Fragen im Chat? Moment, wo ist es hier? Medikamente sind, hat er gefragt. Magenspiegelung, genau, ÖGD ist das Ösophagastrendoskopie. Biopsie, Blutstillen kann man machen, genau, HP. Okay, das kann man als Diagnose machen bei der Endoskopie, richtig, ja. Gut. In der Endoskopie tut nicht weh, ja, müssen Sie sagen den Patienten. Nicht den? Eine Endoskopie tut nicht weh, nein. Und auch eine Biopsie tut nicht weh, das merkt der Patient nicht, ja. Okay. Also, Normalfall. Darf Okay, ich wollen Sie eine Frage irgendwas? stellen? Bitte? Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön, ja. Sie haben gesagt, dass Sie Schulterarthrose und Kniearthrose haben. Ja. Und dagegen nehmen Sie eine Diclofenac ein. Und gleichzeitig nehmen Sie auch eine Medikamente, eine Magenschutzmedikamente. Bisher nicht, nein. Okay. In der letzten Zeit nehmen Sie vielmal Medikamente, diese Schmerzmittel? Ja, war gehäuft, ja. Okay, Ja. Dankeschön. Okay. Wollen wir dann Oberarztvorstellung machen? Alles klar, dann bitteschön. Ja, hallo, Oberarzt, Herr Oberarzt, mein Name ist Enes Ertürk. Wenn Sie kurz Zeit hätten, würde ich gerne einen neuen Patienten vorstellen. Gerne, bitteschön, ja. Es geht um Herrn Klaus Fischer, der 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, 75 Kilo schwer sei. Und er stellte sich bei uns wegen seit einer Woche dumpfe und brennende Abdominalgie in der Mitte vor, und die Schmerzen seien langsam aufgetreten, und ja, und dann die Schmerzen sei vorübergehend, und danach habe der Patient heute einmal erbrochen, und der Erbrochene sei blutig, und der siehe dunkel aus. Ja, und dem Patienten zufolge liegt der Schmerz in der Intensität, die Schmerzintensität auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 7 und 8. Und im Laufe der Patient sagte, dass die Schmerzen sich im Laufe der Zeit verschlechtert habe. Und es ist auffällig, dass die Schmerzen dass die Schmerzen nach dem Essen besser geworden seien. Ja, und auch die Schmerzen würden in unteren Bauch ausstrahlen. Okay. Sein ausstrahlen. Ja, und auch ist ihm übel, ein bisschen übel, und er leide unter Inappetenz, und kein die Frage nach Fieber, Schüttelfrost, Gewichtsveränderung und Nachtschweiß wurden verneint. Und an Vorerkrankungen leide Kurz, er. kurze Unterbrechung, Entschuldigung, wenn Bitte. ich kurz zusammenfassen darf, ob ich es richtig verstanden habe. Ja. Also der Patient hat sich vorgestellt mit abdominellen Schmerzen, mit Punktum Maximum im Mittelbauch, In der Mitte. die leicht in den Unterbauch ausstrahlen. Ja, ist richtig. Genau. Okay, gut. Und hat einmal erbrochen blutig, sagten Sie. War das frisch blutig? Hat er Blut gesehen, der Patient, oder? Hat Ja. er das Blut gesehen oder? Oder er sagte, dass der Erbrochene dunkel aussieht. Okay, Das also bedeutet fraglich. vielleicht, dass nicht unbedingt der Okay, Blut, fraglich oder Hämatin könnte sein, ja? sondern ja. Okay, aber kein frisches rotes Blut, ja? Ja, kein, Okay, nicht, gut. sondern dunkel. Okay, dann machen Sie weiter erstmal mit der Vorerkrankung. Ja, und an Vorerkrankungen leide er unter Cholelithiasis seit 9 Jahren, die nicht unbedingt behandelt werden müsse. Okay, also am ehesten eine Cholezystolithiasis, ja, in der Gallenblase Stein, ja. Okay. Und auch er leide unter Schulterarthrose und Kniearthrose. Das So. bedeutet ja Kniearthrose. Omarthrose oder Gonarthrose, ja. Gonarthrose, Ja. ja. Aber Schulterarthrose ist auch okay. Schulterarthrose und Konarthrose. Also Schulter- und Kniearthrose oder Omarthrose und Gonarthrose. Omarthrose und Konarthrose. Ja. Und gleichzeitig seit 7 Jahren habe er Bandscheibenvorfall. Hatte er mal gehabt vor Hat 7 Jahren, ja? er gehabt, ja. Okay. Ja, vor, ja, 7 Jahren. Ja. Und auch, ja, und ferner müsse der Patient an Schmerzen nachts aufwachen. Und ja, er stoße seit langem auf. Okay. Aufstoßen. Aufstoßen, okay. Und auch einmalig sei der Schütul dunkler geworden. Okay. Sein Sein Stuhl. Vorgang, ja. Und beim Patienten sei Appendektomie ihm als Kind durchgeführt worden. Okay. Und okay. Und an ja, in der Familienanamnese fanden sich Mammakarzinom bei der Mutter und Leberzirrhose bei dem Vater. Okay. Und er habe keine Geschwister und er nehme Diclofenac 75 Milligramm bei Bedarf ein Ja. gegen Schmerzen, Rückenschmerzen. Und er sei Verkäufer bei Rewe, aber wegen der Arbeit und wegen der Mobbing habe er Stress, sei er gestresst. Okay. Und er sei geschieden und habe keine Kinder. Ja. Ja. Und er treibe keinen Sport. Die anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten auf eine Ulcus duodenae hin. Dafür Okay. spricht vor allem Bauchschmerzen in der Mitte, Abdominalgie in der Mitte. Und es ist auffällig, dass das Essen lindert die Schmerzen. Okay. Und kein Fieber. Und auch Alkoholkonsum und Nikotinabusus, oder? Ja, Okay. Das sind auch auch sehr wichtig. begünstigende Faktoren, ja? Genau, ein Risikofaktor für Okay. Ulcus duodeni. Okay. Ja, und alternativ kommen akute Gastroenteritis, akute Pankreatitis, akute Appendizitis. Und noch hin, in Frage. Und ja. Okay. Das ist eine wichtige Differentialdiagnose. Okay, ja. Was sind denn die Komplikationen bei einer beim Ulcus duodeni? Perforation, Blutung und noch etwas. Ja. Wenn es nach hinten geht, Penetration, ne, in den Sonst, Pankreas. ja, genau, Penetration. Pankreatitis kann auch sein, ja. Mit einem anderen Vollorgan oder Solidorgan. Das ist Perforation, wenn es also in die freie Bauchhöhle, wenn es nach hinten ins Duodenum ist, es dann Penetration meistens, dass es dann zu einer Pankreatitis führen kann, ja. Ja. Okay, was machen Sie mit dem Patienten? Sie nehmen stationär auf? Nee, der Patient muss nicht stationär Okay. aufgenommen werden, sondern ich verschreibe zuerst werde ich den Patienten körperlich untersuchen und dann Blut abnehmen. Okay. Und danach, ja, gegebenenfalls kann ich auch Herz und Lungen abhören und dann Darmgeräusche abhören. Das machen Sie auf jeden Fall. Ja, okay, Sie haben recht. Ja. Und danach, natürlich, ich werde EKG verschreiben, um eine Herzkrankheit auszuschließen, Ja. weil ja, zum Beispiel Hinterwandinfarkt verursacht Bauchschmerzen. Kann auch mal sein, richtig, ja. Und dann natürlich, ich möchte Ultraschall des Abdomens durchführen. Was erwarten Sie da? Warum machen Sie Ultraschall? Ich erwarte gar nicht, aber oder vielleicht, oder ich würde gerne Röntgenthorax durch veranlassen, um eine Freiluft im Abdomen Okay. gibt auszuschließen, oder yani, ob eine Freiluft im Abdomen gibt oder nicht. Dafür macht man aber keinen Röntgenthorax. Ja, Röntgenthorax, ja. Nee, Entschuldigung, Röntgenthorax Röntgenthorax. macht man nicht, um freie Luft auszuschließen. Für die freie Luft machen Sie eine Abdomenübersicht, ja? Aber In meistens Linksseitenlage, ja? auf der Röntgen-Thorax können wir zum Beispiel zwei Fälle beurteilen, oder? Richtig, dann können Sie, aber manchmal kann man auch. Gleichzeitig. Kann es auch. Also ein Röntgenthorax mit zum Ausschluss freier Luft ist nicht die Indikation für einen Röntgenthorax. Müssen Sie Okay. ein Abdomen, Röntgen längst Abdomen. Abdomen. Ja. Okay. Aber Röntgen Röntgenthorax Abdomen. können Sie auch machen. Was wäre dann die Fragestellung? Atemlos. Hatte Nee, ich verstanden, Entschuldigung. wenn Sie bei dem Patienten einen Röntgenthorax machen, was schreiben Sie als Frage rein in die Anforderung? Röntgenthorax in zwei Ebenen. Ja, aber warum? Zum Beispiel, Was wollen Sie wissen? ich möchte wissen, ob zum Beispiel es eine Infiltration in der Lunge gibt, oder zum Beispiel die Lobar-Pneumonie vielleicht auch verursacht Genau, Pneumonie ist solche eine Fragestellung. Beschwerden. Also eine basale Pneumonie Und kann auch manchmal Beschwerden machen. ich möchte auch zum Beispiel beurteilen. Richtig, also beispielsweise eine große Hernie kann auch mal sein, zum Beispiel Ja. Thoraxmagen zum Beispiel, Ja. können Sie beurteilen manchmal. Und natürlich können Sie auch, wenn Sie Glück haben, auch in einer Perforation sehen mit freier Luft. Aber wie gesagt, dafür ist die spezielle Fragestellung eigentlich mit einer Abdomenübersicht zu stellen. Ja, okay, gut. Und jetzt haben Sie Ultraschall gesagt. Warum machen Sie Ultraschall? Was wollen Sie da beurteilen im Ultraschall? Das Duodenum Ich möchte oder was? Ultraschall durchführen, damit ich eine freie Wasser, oder? Ja, genau. Feststellen kann. Okay. Ja. Bei der Perforation gibt es freie Wasser, oder? Kann, muss, Flüssigkeit, nein, freie kann er. Flüssigkeit im Bauch. Okay, ja. Das wäre eine Frage. Oder Sie können auch andere Organe mit beurteilen, zum Also, Beispiel genau, Leber, Pankreas. Nieren oder. Okay, gut. Gut, jetzt haben Sie Blut abgenommen. Patient hat HB von 8. Was machen Sie jetzt mit ihm? HbF, habe ich leider. Hämoglobin von 8 Ach Gramm pro so. Liter. Ah, okay, dann das bedeutet, der Patient blutet. Weil das ist Ja. der Mann, und dann wir denken, ja, und dass der blutet, dass dafür spricht, das spricht für eine Perforation vielleicht Nee, wegen. muss ja, kann ja auch normale Blutung Und oder in den Magen oder in den Duodenum oder sein. Ja. es könnte eine Blutung in der Hohlorganen Richtig, sein, das ist das Häufigste, ja. weil sein Erbrochenes sieht blutig, dunkel aus. Könnte Hämatin sein, ja. Genau. Und Und was machen dann Sie dann? Dann nehmen Sie stationär auf, oder? natürlich, ja, dann müssen wir Okay. den Patienten stationär aufnehmen und dann Endoskopie machen. Okay, alles klar. Gut. Was ist denn die häufigste Ursache Ulkuskrankheit, Magen-Darm-Ulkus. Stress, Alkoholkonsum, Nikotinabuskonsum, Okay. Was noch? und was noch? Scharf und würzig essen vielleicht, oder nicht? Okay. Manche Allergien verursacht Ulkusdolden, oder? Nee, nee, okay. Eher selten, aber was denn so, was denn, also das eine haben Sie, glaube ich, schon genannt, gell? Medikamente, ja? NSAIDs. Aber, ah, ja, stimmt. Nicht steroidal, Genau, das ist ein Risikofaktor. ja, stimmt, Und ja, dann gibt es richtig. noch eine andere Ursache für Ulkuskrankheit oder Gastritis im Dickdarm. Gallenstein, Einsteine nicht? Nee, was noch? Hat jemand schon in den Chat geschrieben gerade? habe nicht gelesen. Helicobacter, ja? Ach so, ich glaube, ich habe wieder, ja, Ja. stimmt. Kann Ursache sein, dann müssen Sie halt. Deswegen würde man bei diesen Patienten mit diesen Beschwerden in der Regel auch den sowieso endoskopieren, glaube ich, ja. Also Genau. diese Patienten können endoskopiert, damit sie wenigstens auch mal Helicobacter aufschließen, zumal er auch anamnestisch ja auch eine Sodbrennen und sowas angegeben hat. Das kann also eine gastroduodenale Krankheit sein, Ulkuskrankheit sein, die er hat, ja. Okay, gut, prima. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Und dann die Therapie abhängig davon, was Sie an Problemen haben. Endoskopisch können Sie Blut stillen, können Sie Proben nehmen, Biopsien, falls Ulkus ist, damit Sie wissen, ob es bösartig ist. Sind Ulzera im Duodenum oft bösartig oder eher gutartig? Bösartig. Nee, im Duodenum sind sie eher gutartig. Im Magen können sie eher bösartig sein, ja. Magenbösartig. Ja, im Duodenum selten, ja. Okay. Ja, aber wenn zum Beispiel nicht abheilt, müssen sie auch da Biopsien machen, ja. Ja, natürlich. Okay, ansonsten Helicobacter-Tests. Können Sie theoretisch auch ohne Endoskopie machen? Da hat jemand ja schon geschrieben gehabt, den Atemtest, ja. pH-Metri. Eine Perimetrie nicht, es gibt einen Atemtest, wo Sie halt den kriegen die Patienten was schlucken und dann kann man den Stoffwechsel messen. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, der T12 Atemtest, ja. Wo man dann messen kann, ob die Patienten Helicobacter-Infektionen haben. Wäre eine nicht-invasive Methode für Helicobacter-Nachweis. Man kann auch Antigen-Nachweis im Stuhl, glaube ich, machen, aber das ist sicher, es ist natürlich über Biopsie, ja. Gut, okay, und dann abhängig davon medikamentöse Behandlung, gell? Was gibt man da bei Ulkuskrankheit oder bei Ulzera im Magen, Zwölffingerdarm? Welche Medikamente gerne? Proton Pompa Genau, ja. Hammer Inhibitor, Ja. Omeprazol, Und wenn Sie Helicobacter haben, machen Sie was? dann müssen wir die Helicobacter-Eradikation Richtig, ja. eradikieren, Ja. Eradikation machen. Gibt es auch verschiedene Methoden, verschiedene Ja, Antibiotika, ja. genau. Okay, gut. Gibt es noch Kommentare oder Fragen aus dem Chat? Warte mal nach. C13 Atemtest, genau, das war's, ja. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt, ja? Und Anamnese war auch soweit okay. Danke. Was gefehlt? Keine Kommentare. Diät, ja. Was für eine Diät? Eine Schulung für den Patienten, damit er Mhm. zum Beispiel die gesundliche Ernährung, Okay. damit er sich gesundlich ernähren kann. Okay. Weniger Alkohol, weniger Nikotin und dann Das mehr ist das frische das Möbel. ist das Hauptproblem, glaube ich. Ansonsten kann man Ernährungstherapeutisches. Magenschonende Essen, oder? Magenschonendes Essen. Ja, genau. Vielleicht so Stress Schonkost. vermeiden, ja, Ja, genau. genau. Stress vermeiden ist auch immer gut, ja, wenn es geht. Alkohol, Nikotinabusus abstellen, ja. Das sind alles gute Sachen, ja. Alles klar. Okay. Und vielen Dank, Herr Schickel. Nicht zu danken, war aber im Großen und Ganzen eine gute Anamnese und auch gutes Gespräch. Ja, ich habe extra so ein bisschen gefragt, damit man aus diesen Textbausteinen rauskommt, dass sie flexibel sind, ja. Und das kann sein, dass sowas in der Prüfung auch kommt, damit die merken, ob sie auch frei sprechen können. Ja, wir haben recht. Das ist wichtig und das haben sie gut gemacht, ja. Danke. Okay. Bugündig bu kadar o zaman.